Kundgabe 467. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.06.1938. Ich bin mitten unter euch. Meine liebe Tochter, versuche alles dir Gebotene in dein Herz aufzunehmen und weise alle ablehnenden Gedanken von dir. Denn die ich zusammenführe, sind von mir geprüft und bleiben hinfort in meiner Liebe. Und was an dein Ohr gedrungen ist, gehet von mir aus und soll in euch wieder tönen, und so erlebet ihr, dass ich mitten unter euch weile und euch so nahe bin, dass ihr meine Nähe spüren werdet, wenn ihr euch ganz meinen Worten hingebet. Und was euch noch fremd ist, wird euch vertraut werden. Was dagegen wider mich ist, werdet ihr klarstens empfinden überall. Denn ich werde mich verleugnen dort, wo ein falscher Sinn unter euch ist. Aber jederzeit offen sprechen, wo meine Kinder mir ihre Liebe darbringen. Und nun vollende dein Tagewerk und sei von mir gesegnet. Siehe in allem meine Führung und vertraue dich gänzlich deinem Heiland, der dich liebt und geleitet auf allen deinen Wegen, jetzt und alle Zeit. Amen.